Fünfter Auftritt. Nathan und der Tempelherr, der von der Seite auf ihn zukommt. Hey, wartet! Nathan, nehmt mich mit! Wer ruft? Seid ihr es, Ritter? Wo gewesen, dass ihr bei dem Sultan euch nicht treffen lassen? Wir sind einander fehlgegangen. Nehmt's nicht übel. Ich nicht, aber Saladin. Ihr wart nur eben fort. Und spracht ihn doch? Nun, so ist's gut. Er will uns aber beide zusammensprechen. Desto besser. Kommt nur mit. Mein Gang stand ohnehin zu ihm. Ich darf ja doch wohl fragen, Nathan, wer euch da verließ? Ihr kennt ihn doch wohl nicht. War's nicht die gute Haut, der Laienbruder, des sich der Patriarch so gern zum Stöber bedient? Kann sein. Beim Patriarchen ist er allerdings. Der Pfiff ist gar nicht übel, die Einfalt vor der Schurkerei vorauszuschicken. Ja, die Dumme, nicht die Fromme. An Fromme glaubt kein Patriarch. Für den nun stehe ich. Der wird seinem Patriarchen nichts Ungebührliches vollziehen helfen. So stellt er wenigstens sich an. Doch hat er euch von mir denn nichts gesagt? Von euch? Von euch nun namentlich wohl nichts. Er weiß ja wohl auch schwerlich euren Namen. Schwerlich. Von einem Tempelherrn freilich hat er mir gesagt. Und was? Womit er euch doch ein für allemal nicht meinen kann. Wer weiß. Lasst doch nur hören. Dass mich einer bei seinem Patriarchen angeklagt.